Meine Herren, das Neostart Kampfgewehr, vollautomatisch 00 Schrot, Kaliber 12. Ganze Arbeit, Ralph. Diesen Bastarden muss klar werden, wer unsere Kids mit Drogen vollpumpt, den pumpen wir mit Blei voll. Nick wird begeistert sein. Apropos, wo steckt er eigentlich wieder? Er müsste jeden Moment kommen. Termine. Termine? Und? Ist das hier kein Termin? Er sagte das ja vorher nochmal. Ja, ist klar. Und ich kann dann alles wieder dreimal erklären. Naja, machen wir weiter. Jack, lassen Sie mich Ihnen zunächst danken, dass Sie unseren Kampf unterstützen. Der Agency ist klar, dass die Drogenkriminalität nicht allein mit Gewalt bekämpft werden kann. Ich möchte Sie daher bitten, uns Ihr psychologisches Konzept zur Flankierung der Operation Tantalus zu erläutern. Sehr gerne. Die neue Bewaffnung und Ausrüstung ist mehr als beeindruckend, Ralph. Doch wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir mit Hilfe von Repression lediglich auf die Angebotsseite einwirken können, wir langfristig aber nur Erfolg haben werden, wenn wir uns auch um die Nachfrageseite kümmern. Wie genau meinen Sie das, Jack? Der Nachfragesumpf muss ausgetrocknet werden. Die Kids? Das gäbe einen Sturm der Entrüstung. Naja, wir könnten behaupten, dass es ein Gangkrieg war. Die Agency hat andere Methoden. Das Böse ist schlau, aber wir sind schlauer. Das könnte funktionieren. Die Kids werden direkt vor unseren Augen an den Schulen angefixt. Den ersten Schuss kriegen sie geschenkt. Und die Kröten sind so dämlich, das Dreckszeug zu nehmen. An dieser Stelle müssen wir ansetzen. Was schlagen Sie also vor? Hier, meine neueste Entwicklung. Bonbons? Ganz recht. Nur, dass dies keine gewöhnlichen Bonbons sind. In der nächsten Woche werden wir damit beginnen, diese Bonbons an ganz gewöhnliche Kinder vor ganz gewöhnlichen Schulen zu verteilen. Und glauben Sie mir, ein Kind, das von diesen Bonbons gekostet hat, wird nie wieder etwas von fremden Männern annehmen. Tag zusammen. Entschuldige die Verspätung, Ralf. Termine. Oh, Bonbons. Ich nehme mal eins. Nick! Nick! Sehen Sie? Es funktioniert. Er kriegt keine Luft mehr. Schnell! An den Arzt! Bereits am nächsten Tag begann die um Spezialagent Nick Dobronsky gebildete Taskforce des LAPD im Rahmen der Operation Tantalus mit der Aktion Candyman. Die Jefferson High School galt als Hochburg des Drogenhandels und so fiel es nicht weiter auf, als sich an diesem Morgen ein in eine rote Bomberjacke und weiße Jeans der typischen Bekleidung der das Viertel beherrschenden South Central Wolves gekleideter Mann unter die vor dem Schulgelände wartenden Kids mischte. Es war niemand anderes als Spezialagent Nick Dobronsky, dessen Tarnung noch durch ein paar Wegen getragenes Totenkopf-Kopftuch und die lässig ins Haar gesteckte Sonnenbrille abgerundet wurde. So, Putt Putt, komm zu Papi. Ey du, komm mal her. Ja du, nicht so schüchtern. Na, schon mal geflogen? Was wollen Sie? Hier, ich hab was für dich. Wieso wollen Sie mir Bonbons schenken? Gegenfrage. Wieso nicht? Sie haben wohl keine Antwort. Jetzt nerv mich nicht. Nimm die Bonbons. Aber Sie haben die Frage noch nicht beantwortet. Weil ich Kinder mag. Also willst du jetzt eins? Meine Mutter hat gesagt, das heißt ein Nennenbonbon, nicht ein Bonbon. Und ich sage dir, du nimmst jetzt dieses Bonbon. Verstanden? Sind Sie ein Dealer? Nicht so altklug, Freundchen. Ich hab's im Guten versucht. Hier geblieben. Ich krieg dich. Ah, da ist ja noch so eine Kröte. Du da. Onkel Nick hat was für dich. Toller Plan, Jack. Entschuldigung, dürfte ich fragen, was Sie hier tun? Verzieh dich. Ich bin in der Gang. Hier ist einer von Ihnen. Hierher, Leute. Du mieser Drecksack, verteilst Drogen an unsere Kinder. Jetzt bist du dran. Gehen Sie weiter. Sie gefährden hier eine Geheimoperation. Geheimoperation? Du brauchst gleich eine ganz andere Operation. Ey, fass meine Jacke nicht an. Na, was haben wir denn da? Leute, das ist ein Missverständnis. Das sind ganz normale Bonbons. Ich bin von der Agency. Bonbons, ja? Bonbons. Hier hast du deine Bonbons. Meine Papiere. Maul auf. Ich zeig dir, was wir hier mit Dealern machen. Nein, nein, bitte. Scheiße, der krepiert. Schnell weg. Na, haben wir uns verirrt? Hilfe. Na klar werde ich dir helfen. Ich helfe allen, die in den Farben des South Central Wolves rumlaufen. Ich helfe auch allen, die an meinem Platz Geschäfte machen. Und weil ich aus dem ganzen Helfen gar nicht mehr rauskomme, habe ich auch allen keinen Helfer mitgebracht. Kopf, Kumpel, ich glaube, heute ist dein Glückstag.